Die Campus Radio Kiel WG. Heute Handwerker. Boah, seit heute Morgen um 7 sind die in Gange nebenan. Hä? Wer? Die Handwerker, du Taubenuss! Ach die. Jetzt hab ich mich doch nochmal erschrocken. Schnell, stell was drüber. Was tuschelt ihr beiden denn da? Ach, nichts. Wie gehen wir denn heute den Handwerkern aus dem Weg? Also, ich glaube, ich gehe zu Lisa. Sie will mich gleich abholen. Wir gehen wieder ins Kino. Ich glaube, ich gehe in den Schrevenpark. Ich muss mal wieder Sonne tanken. Mein Körper ist schließlich ein Tempel. Hm. Und was mache ich dann? Das dürfte Lisa sein. Hallo, ihr zwei. Und natürlich mein Liebling. Küsschen. Sollen wir dann gleich los? Der Film fängt gleich an. Ach, dann kann ich ja auch gleich mit rausgehen. Ja, ja. Lasst ihr mal wieder alles stehen. Ja, danke, Kathi, dass du aufräumst. Danke, dass du den Abwasch machst. Kai, wenn du schon Brandlöcher in meine Tischdecke machst, bring wenigstens eine neue mit. Mann, mit dem Raucher zusammenwohnen. Nie einfach.